So richtig konnte Carbone das Wunder seiner Befreiung nie genießen. In den Monaten nach der Entlassung benahm er sich merkwürdig, extrem nervös. Was genau er getan oder gesagt hat, ist nicht bekannt. Doch war es offenbar beunruhigend genug, dass seine Familie ihn von einer ganzen Reihe Ärzte untersuchen ließ, die ihm am Ende eine Geisteskrankheit diagnostizierten. Carbone hatte die fixe Idee entwickelt, man würde ihn zurück nach Sing Sing bringen und auf den Stuhl setzen. Dieser Gedanke brachte ihn um den Verstand. Viele Italiener konnten Carbones Angst gut nachvollziehen. Unzählige von ihnen darbten in den Gefängnissen New Yorks, weil sie sich zufällig in der Nähe eines Tatorts aufgehalten hatten oder weil man sie ohnehin für von Natur aus gewalttätig hielt. Bei jeder nur denkbaren Art Verbrechen, schrieb Arthur Train, der damals in der New Yorker Staatsanwaltschaft tätig war, glaubte man die Italiener zu nichts anderem fähig als zur Räuberei. Als Italiener in Amerika war man immer schon zur Hälfte schuldig. Deshalb war Petrosino in der Kolonie so beliebt. Für die Italiener, deren Interessen sonst niemand vertrat, war er ein Bruder und ein Schutzschild. Wen er für schuldig hielt, den jagte er bis ans Ende der Welt. Hielt er einen jedoch für unschuldig, ruhte er nicht, bis man wieder frei war. Mit der Zeit gewann Petrosino mächtige Freunde, Staatsanwälte, Strafverteidiger, Richter und Journalisten. Hinter dem gestrengen Äußeren des Detectives entdeckten diese Männer eine gesellige Ader, wie ein sprudelnder Quell im kargen Kalkstein. Petrosino war kein aufbrausender Südländer, schrieb ein Journalist der Evening World. Er war ein mitfühlender Freund, ein fröhlicher Unterhalter, der singen, erzählen und Leute imitieren konnte. Einmal lud ein Harvard-Absolvent aus gutem Hause Petrosino zu sich ein, um einen Fall zu besprechen, bei dem er tags darauf die Anklage führen sollte. Ein Mord im Van Cortlandt Park in der Bronx, den Petrosino brillant aufgeklärt hatte. Das Arbeitstreffen entwickelte sich jedoch zu etwas ganz anderem. Es wurde der aufregendste Abend meines Lebens, erinnerte der Staatsanwalt sich später. Petrosino saß kerzengerade auf einem Sessel, ohne jeden Ausdruck auf dem großen, hässlichen Gesicht, abgesehen vom gelegentlichen Blitzen seiner schwarzen Augen. Der Staatsanwalt und seine Frau lauschten vor dem knisternden Kaminfeuer gebannt seinen Erzählungen. Petrosino sprach so lebendig von seiner Arbeit, schwärmte der Jurist, dass ich vor der Jury bloß noch wiedergeben musste, was ich am Vorabend gehört hatte. Der Mörder wurde rasch verurteilt. Journalisten wandten sich im Glauben an ihn, er besäße den Schlüssel zum sagenumwobenen Herzen der Italiener. Sie lernten ihn als überraschend charmanten Gast beim Dinner kennen. Ein breiter, bärenstarker Mann, mit kohleschwarzen Augen und melodischer Stimme, wie sich ein Journalist erinnerte, scharfsinnig und geistreich.